Kundgabe 6387. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.10.1955. Willenswandlung in Freiheit. Euch Menschen bleibt es selbst überlassen, euch zu vollenden. Im Himmel und auf Erden regiere zwar mein Wille, und alles vollzieht sich so, wie es dienlich ist, dass ihr zur Vollendung gelangen könnet. Doch niemals greift mein Wille ein in eure Entscheidung. Niemals werdet ihr durch meinen Willen bestimmt zum Denken, Wollen oder Handeln. Denn eure Vollendung müsstet ihr selbst bewerkstelligen. Und eben darum ist es fraglich, ob ihr das Ziel, auf Erden noch zur Vollendung zu gelangen, erreichet, wenngleich es euch gut möglich ist. Und es ist eine große Verantwortung, die auf euch lastet, weil die kurze Erdenlebenszeit alles zunichte machen kann, was ein überaus langer Entwicklungsweg zuvor schon zustande gebracht hatte. Andererseits aber könnet ihr in selige Gefilde eingehen nach dem Verlassen eures Leibes, wenn ihr die letzte Willensprobe besteht. Ich selbst kann euren Willen nicht bestimmen. Ich kann nur euch alles unterbreiten, was als Auswirkung eures Lebenswandels euch erwartet. Ich kann euch immer nur warnen und mahnen. Ich kann euch das schreckliche Los des Gebannten sowie das selige Los im geistigen Reich eindringlich vorstellen. Aber ich muss euch selbst die freie Entscheidung überlassen. Und ich finde wenig Glauben bei euch, wenngleich ich im Wort immer wieder vor euch hintrete, um das Verantwortungsgefühl in euch zu erwecken oder zu verstärken. Ihr glaubet nicht, dass ich zu euch rede, weshalb ihr auch mein Wort wenig beachtet. Und so vergeht die kurze Erdenlebenszeit für euch sehr oft ohne jeglichen Fortschritt für eure Seele. Und sie verlässt den Körper nur sehr unentwickelt oder gar missgestaltet, wie sie ihn bezogen hat. Und eine Gnadenzeit ist erfolglos vorübergegangen. Sie wurde nicht ausgewertet, weil dies der freie Wille des Menschen selbst bewirken muss. Und doch könnte es euch leicht fallen, wenn ihr nur glauben möchtet, wenn ihr meinem Wort Gehör schenken möchtet, so ich selbst euch anspreche. Ihr könnet nachdenken über alles, was ich euch unterbreite. Und ihr würdet auch unstreitbar zur rechten Erkenntnis gelangen, weil mein Wort diese Kraft in sich birgt und seine Wirkung eben ein lichtvolles Erkennen ist, aber immer bereitwillig angehört und ausgelebt werden muss, um wirken zu können. Darum ist es euch wohl möglich, zur Vollendung zu gelangen. Ich fordere nichts Unmögliches von euch, wirke aber nimmermehr gegen euren Willen auf euch ein. Nur wird mein Wort immer eindringlicher ertönen. Und wo keinerlei Wirkung zu erzielen ist, dort lasse ich meine Stimme laut werden. Und ich lasse die Naturgewalten für mich sprechen, ebenso eindringlich und warnend. Und diese Stimme wird wahrlich gehört werden von allen Menschen, aber auch nicht zur Willenswandlung zwingen. Was ihr tut zu eurer Vollendung, muss freiwillig getan werden, ansonsten es ohne Vorteil ist für die Seele. Darum aber segne ich jeden Menschen auf der Erde, der meinen Willen auf die Mitmenschen zu übertragen sucht, der als Mensch zu Mensch das Gleiche vertritt, was ich durch mein Wort ihm sage, der also erlösend tätig ist und für mich redet, der sich selbst mir als Hülle anbietet, durch die ich nun reden kann. Als Mittler zu dienen ist wahrlich eine Erlösertätigkeit, weil ein Mensch sich eher von einem Mitmenschen belehren lässet, als dass er meinem Wort Glauben schenkt, von dessen Ursprung er nicht überzeugt ist, solange ihm der Glaube mangelt. Ich aber will keinen Menschen verloren gehen lassen, und darum lasse ich noch vieles geschehen, was zu einer Willenswandlung des Menschen führen kann. Ich regiere wahrlich im Himmel und auf der Erde. Den Menschen aber lasse ich ihre Freiheit. Denn sie können nur zur Vollendung gelangen, wenn sie überzeugt sich zu mir bekennen. Wenn sie mich anhören und freiwillig alles tun, was mein Wille ist, wenn sie meine Gebote halten, die durch mein Wort ihnen verkündet werden. Amen.